Und ich hab mich auf dem Boden gefestigt. Ich hab mein Großvater 45 damals nicht. Wir waren all die schönen Sachen auf der guten Zeit. Und auf mein Oma hat so die Bombe reif. Oma war Sturmführer bei der SS. Oma war Sturmführer bei der SS. Oma war Sturmführer bei der SS. Sturmführer, Sturmführer bei der SS. Bei der Panzerdivision. In der Russerei kein Polizkommissar kam ich nicht davon, denn sie wollte wie die Garten sein Pardon. Opa war Sturmführer bei der SS. Opa war Sturmführer bei der SS. Opa war Sturmführer bei der SS. Sturmführer, Sturmführer bei der SS. So freut mich heute jeden Tag enorm. Seh ich meinen Sohn, war das alte Uniform. Wir müssen den Tod schnell blicken, weil dann all die Schweine bald schon wieder sitzen.